Europa in der Welt. Der Homo sapiens bevölkert seit ca. 200.000 Jahren diese Welt. Aber in den letzten 200 Jahren haben die Explosion der Weltbevölkerung, die globalen Umweltfragen, die Verkürzung der Reisezeiten, die modernen Kommunikationsmittel, der Handel und die Wanderung der Menschen das Antlitz der Erde mehr verändert als in den 200.000 Jahren zuvor. Wir leben in einer Weltgesellschaft und können immer mehr Probleme auch nur auf dieser Ebene lösen. Den Weltstaat wird es zwar niemals geben, aber immer mehr Organisationen und Einheiten, die Staaten und Staatengruppen für bestimmte Zwecke zu gemeinsamem Tun zusammenschließen. Das geschieht mal global, mal regional, mal für wirtschaftliche und mal für andere Zwecke. Ich zähle einige auf, die für Deutschland und Europa Bedeutung haben. Die UNO, der Internationale Gerichtshof, IGH, Interpol, die Weltbank, der IWF, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ, die OECD, die International Labour Organization, ILO, die World Trade Organization, WTO, den Weltpostverein, WPV, der Internationale Luftfahrtverband, IATA, die OPEC, die NATO, der Europarat, die EU. Die Liste ist unvollständig. Sowohl die Zahl als auch die Aufgaben der internationalen Organisationen für unterschiedlichste Zwecke ändern sich ständig. Sie werden unterlegt und ergänzt durch ein ständig wachsendes Netz internationaler Abkommen und Regulierungen. Viele staatliche Aufgaben werden an solche Organisationen delegiert. Viele internationale Vereinbarungen binden nationales Recht. Viele Vorschriften und Regulierungen kommen direkt und indirekt aus dem internationalen Bereich. Die EU ist ein Teil des internationalen Netzwerks, sie bündelt bestimmte Aufgaben für ihre Mitglieder und vertritt sie in bestimmten Fragen nach außen, zum Beispiel bei Handelsverträgen. Die Weltgesellschaft lebt, sie entwickelt sich weiter. Europa und seine Staaten sind ein Teil von ihr. Dabei wird es nie gelingen, alle Zuständigkeiten und Abgrenzungen verlässlich festzulegen. Wo immer die Staaten Europas einen Vorteil im gemeinsamen Auftreten sehen, sollten sie ihre Kräfte bündeln. Unter anderem dazu gibt es ja die Europäische Union. Richtige Bündelung stärkt den Einfluss Europas und dient dem Interesse der Mitgliedstaaten. Eine gemeinsame Handelspolitik gibt es schon. Eine gemeinsame Verteidigungspolitik wird durch die NATO sichergestellt. Auch in internationalen Energie- und Umweltfragen sollten Europa bzw. die EU möglichst gemeinsam auftreten. Die internationale Regulierung der Finanzmärkte ist ein weiteres Feld für notwendiges gemeinsames Agieren. Die oft eingeforderte Bürgernähe wird man aber von der EU dabei ebenso wenig erwarten können wie von der UNO, der WTO oder der OECD. Den europäischen Superstaat brauchen wir für die Erfüllung gemeinsamer Aufgaben aber nicht. Globalisierung und Kleinstaaterei schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich wunderbar. Und die kleinen Länder wollen die europäischen Großstaaten auch gar nicht zurückhaben. Die Mitgliedstaaten der EU können souveräne Völkerrechtssubjekte bleiben, ohne die Funktionsweise der EU zu beeinträchtigen. Der wirtschaftliche Erfolg von Staaten in der Welt hängt nicht ab von der Größe des Landes, sondern von der Flexibilität, Effizienz und Innovationskraft seiner Wirtschaft. Deshalb liegen kleine, flexible Nationalstaaten wie die Schweiz und Schweden weltweit an der Spitze des Wohlstandes.